Fritz Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Sollten hier in den kommenden drei Stunden eventuelle Heiserkeiten meinerseits auftauchen, bitte ich das jetzt schon mal zu entschuldigen. Es ist dieser fürchterliche Wetterumschwung. Dazu hat das Dortmunder Musikmagazin Visions in den letzten Tagen ausgiebig sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Gestern große Gala-Party im Dortmunder Freizeitzentrum West mit unter anderem den Hives aus Schweden, die ich aus purer Dankbarkeit heute auch irgendwo in der Show unterbringen möchte. Es geht aber los mit Zukunfts-Drum'n'Bass aus Russland. Ich könnte mir gut vorstellen, dass schon in nächster Zeit Leute im Publikum stehen, wenn russische Drum'n'Bass-DJs hier auflegen und sinngemäß sagen, zeigt eure Hände, ich will eure Hände sehen. So trancy, so ravey ist das, was teilweise hier auf einem Sampler rüberkommt, The Future Sound of Russia. Ein Beispiel ist Subwave. Now's the time for you to sign. Dance it up for you to shine. 1Live 4, ich sag nochmal ganz kurz, es ging eben los, ich weiß nicht, ob das so klar war, ich habe so viel geredet wieder am Anfang. The Future Sound of Russia, ein Sampler ausschließlich mit russischen Drum and Bass Acts, stilistisch sehr weit gefasst. Der Abstraktkünstler Bob hier zuletzt mit einem eigenen Album ausgiebig vorgespielt ist zum Beispiel dabei Electro Soul System, die auf dem Paderborn Killers Label schon einige Sachen veröffentlicht haben und viele, viele andere mit teilweise auch etwas trancigen Geschichten wie bei Subwave. Danach habe ich gespielt Grey Matter. Es gab eine Menge Tracks in diesem Jahr, die so ein bisschen Phänomen Two-Step wieder neu inszeniert haben. Und die Art und Weise, wie bei Grey Matter da der Bass so durch den Track wobbelt, wenn man so will, finde ich überragend. Ich glaube, so im Nachhinein ist das fast, wenn man so will, mein New Garage-Lieblingstrack, den wir da eben gehört haben. Man darf ja jetzt am 1. November schon mal hin und wieder so schüchtern zurückblicken auf die vergangenen Monate, sprich auf das noch nicht ganz verstrichene Jahr. Grey Matter zusammen mit Heidi Vogel, der Sängerin Believe in Something, im TRG-Remix. Dieser TRG kommt aus Rumänien. Und gerade verklungen ein Album, ich schätze das sehr, ich habe es in der letzten Woche schon gesagt, es stammt von Fuck Pony. Dahinter steckt der Field-Tour-Multi-Aktivist Jay Hayes, ein gebürtiger Schweizer, der aber schon lange Zeit in Berlin wohnt und der jetzt als Fuck Pony sein neues Album veröffentlicht hat, Let the Love Flow. Auch hier habe ich mal einen Track rausgesucht, der zumindest ansatzweise immer mal so in trancige Flächen driftete, wie wir das gehört haben. Ich habe vor wenigen Tagen hier bei 1Live mal innerhalb meiner mitternächtlichen Dienstagsshow den Begriff Funky Song gewissermaßen als Hut in die Runde geworfen. Ich kenne einige Leute, die teilweise seit 20 Jahren mit britischer Clubmusik à la Couleur, oh, Klaus, vorsichtig mit solchen Fremdworten heute, Couleur dealen. Und einer von denen, ein ganz alter Veteran, der durch dick und dünn mit britischer Clubmusik gegangen ist, so sehr, dass teilweise liefen die Geschäfte gut, dann wieder schlecht. Er hat auch schon mal gemusterte Tigerbesen verkauft aus Spanien, die aber in Wahrheit in China gefertigt waren. Also wer heute noch mit britischer Clubmusik dealt in Deutschland, der muss teilweise auch schon mal auf andere Märkte ausweichen. Aber der hat mir letztens am Telefon gesagt, im nächsten Jahr kommt Funky. Und Funky ist so ein Begriff, den ich auf vielen Platten höre. Selbst bei Jochen Diesselmeier ist der Begriff Funky in einem Track verankert. Und er ist es auch hier, obwohl das jetzt für mich keine reine Funky-Nummer ist. Wir werden noch andere hören. Es ist im Prinzip ein Dubstep-Track, der atmet aber so eine Art von Elektropop. Ich finde das genial. Und remixed worden ist der Track, den wir jetzt hören werden, von einem Typ namens Rusko. Nicht zu verwechseln mit einem ähnlich klingenden Namen, der auf Dub Police auch seit geraumer Zeit Dubstep-Platten macht. Dieser schreibt sich hier tatsächlich R-U-S-K-O. Von dem Mann werden wir noch sehr, sehr viel hören. Da gibt's eine Menge Tracks, die der in der Röhre hat. Rusko ist hier der Remixer. Der Artist Ataka Pesanti zusammen mit der Sängerin Shia Soul und der Titel heißt, jetzt wird endlich ein Schuh raus hier, Make It Funky For Me. Hier ist der Track. 1 Live 4, seit Jahren nun schon, macht eine Clique um den Dortmunder DJ und Labelbesitzer, Produzent natürlich auch, Ingo Sänger. Unfassbar schöne, wirkungsvolle, diepe, wahlweise auch jeepe Hausmusik. Und Jeep meint natürlich, dass da etliche Titel bei sind, die basstechnisch gesehen um einiges tiefer gelegt sind als so anderweitige Tracks. In Kürze erscheint auf dem Label von Ingo Sänger, Farside, eine neue Label-Compilation. Vorab gibt es hier diese EP mit 4 Leuten, die seit Jahren mal mehr, mal weniger stark zur Clique um Ingo Sänger eben gehören. Henry L. aus Köln, Matt Flores aus Düsseldorf, Herb LF aus Dortmund, der im Verbund mit Ingo Sänger dann wiederum die Westpark-Unit ist. Und aus dieser Farside 1.0 EP spiele ich hier einen Beitrag von Herb LF zusammen mit der Sängerin Elina Monova, Set Me Free in der Dub-Version. Vor Herb LF haben wir Hudson Mohawk gehört. Dieses Album ist für mich das vielleicht forderndste, interessanteste Album, das ich in diesem Jahr gehört habe. Hudson Mohawk aus Glasgow mit seinem Album Butter, das auf dem traditionsreichen Warp-Label erscheint. Voll mit verrückten Schichtungen und Breaks habe ich es noch nicht einmal geschafft, dieses Album in kompletter Länge zu hören. Aber ich muss immer wieder abbrechen, weil es bringt mich zur Raserei. Und dann fange ich wieder neu an, such mir meine Favorite Tracks raus, das sind so 7, 8 Stück. Dann bin ich wieder total euphorisch, fahre Umwege, wenn ich es im Auto höre, damit ich bloß nicht zu Hause ankomme. Ich habe wirklich das ist eine super Anlage, die ich da im Wagen habe, obwohl war gar nicht teuer. Muss irgendwie an der Räumlichkeit dieses Autos liegen. Früher hatte ich ein Auto Panzer genannt, da waren die Fahrgeräusche dermaßen laut, da brauchtest du erst gar keine Musik zu hören. Das hatte überhaupt keinen Sinn, aber mit Panzer war dann irgendwann auch Feierabend. Also dieser neue Wagen, ich sage natürlich nicht das Fabrikat, war auch gar nicht teuer und der ist schon gut. Da fühle ich mich wohl und insbesondere natürlich mit Hudson Mohawk und Butter. Ich möchte weitermachen hier. Ganz interessante Nummer. Wir gehen jetzt mal zurück zu Funky. 14 Tracks. Wie heißt das Teil? Verdammt, habe ich mich zu undeutlich mehr aufgeschrieben, den Albumtitel. 14 Tracks, Opening Up UK Funky. Das ist eine Compilation, aus der ich hier mal diesen Typen Charisma spiele, mit dem Titel Groove A K Ordingly. Funky ist im Prinzip Hausmusik mit sehr viel euphorischer, perkussiver Ausgelassenheit, afro-kubanische Rhythmen, Calypso, Soccer-Style. All das kann sich in dieser Hausmusik widerspiegeln, die dadurch auch immer so ein bisschen den Eindruck bekommt, als sei sie gebrochen. Also Break, gebrochener Haus, a broken house, wenn man so will. Charisma hier mit Groove A K Ordingly. We'll be right back. Wir sind hier bei 1Live4 in der gerade gehörten Platte, die ich natürlich nur ausschnittweise gespielt habe. Ich rede hier von einem Album von King Cannibal. Spiegelt sich wirklich sehr viel Schwärze, sehr viel Nacht, Schatten, wenn man so will, auch Bedrohung, Unheil. Da kommt es zu ganz merkwürdigen Hallräumen, Rufen, Schreien, aufgedunsenen Bassknäulen, so wie wir das hier teilweise gehört haben. Eine interessante Platte, die aber auch schwierig durchzuhören ist, wenn ich diese 11 Tracks hier vor mir sehe. King Cannibal, So Embrace the Minimum ist der Track, den ich hier gerade aus, na, das ist ein typischer Titel, Let the Night Roar, also Lass die Nacht brüllen, röhren, gespielt habe. Der gute Mann Diplo aus Philadelphia ist bei weitem nicht der Einzige, der immer mal wieder den südamerikanischen Kontinent bereist, um dort neue Künstler aufzutun, neue Inspirationen, neue Leute, mit denen er zusammenarbeiten kann oder deren Tracks er zumindest in seine eigenen DJ-Sets einbauen kann. Da gibt es viele, viele andere mehr, die in den vergangenen Jahren natürlich insbesondere immer nach Brasilien gegangen sind. Jetzt habe ich hier einen Sampler, auch hochinteressant, der kümmert sich um Buenos Aires, also um Argentinien und die dort sehr populäre Cumbia-Musik. Eine Musik, die auf spanische und, was die Rhythmen betrifft, afrikanische Elemente, Einflüsse zurückgeht. Der Sampler, den ich vorstellen möchte, heißt Nueva Cumbia Argentina, ist zusammengestellt worden von dem kenntnisreichen argentinischen DJ, zumindest habe ich das so in mehreren Quellen gelesen, Sonido Martinez. Veröffentlicht worden ist er, und jetzt wird's natürlich auch nochmal interessant, auf dem Suit Records Label von einem Mann, der hier in letzter Zeit namentlich immer mal Erwähnung fand in Zusammenhalt mit Matt Shade Tag, nämlich DJ Rupture. Der hat dieses Suit Records Label, auf dem diese Compilation Nueva Cumbia Argentina, The Buenos Aires Implosion, so heißt sie in voller Länge, diese Compilation, erschienen ist. Ich spiele hier mal einen Titel, der atmet auch so ein bisschen globalen Elektro schon fast aus, von Fauna, und dieser Titel heißt Zombie. Hay dinero, mucho honor y tanta comodidad, pero todo es un triste final de edad. Another day, another loose tooth, and a deuce deuce, some other goose juice. When them pigs flew, made nest with the cuckoo. I threw up all the contents, found the object, saw the nonsense. So I dipped, no took back, I didn't look back. Cat caught a hood rat, cooks and a good back. So tell me why they so confused, huh? They choke the rooster just to show and prove. There's no excuses, cause most these fools download your future on slow computers. Who tops the bill? Pull them off that grill. Lost the thrill, take a walk like Seville. Copperfield, if you feel the cops, if you the type to take advantage of the will of the flock. Hey bro, those are broken spokes. Faux Beethoven, dope overdose. Huh. I lay low, but I'm coast to coast. Grab what I came for, then it's open road. It goes Irish, stand up, Blackfoot, stand up, African, stand up, Scandinavian, stand up. I'm a traveler, I'm a passenger, son of my father, blood made of massacre. Trace the path, the reason for that fight. Was haben wir in den letzten Minuten eben noch gehört? Ganz zum Schluss kam ein Ausschnitt aus dem neuen, ich nenne es mal Mini-Album des Briten Bibio. The Apple and the Tooth heißt das, kommt mit unheimlich liebevoll verspielten Beats, Hip-Hop-Beats, Wonky-Beats daher. Er ist aber auch ein wirklich hochklassiger Singer-Songwriter. Das hat er in diesem Jahr schon auf seinem regulären Album bewiesen und deshalb zwitschern auch immer mal wieder schöne mit der akustischen Gitarre gespielte Tracks beziehungsweise Akkorde hier durch das Gesamtbild. The Apple and the Tooth, das neue Mini-Album mit insgesamt 11 Tracks. Remixe sind drauf, neuere Stücke von Bibio. Und davor habe ich gespielt den amerikanischen Hip-Hop-DJ BK1, der jetzt ein eigenes Album vorlegt mit zahlreichen Rappern. Natürlich Fonti ist dabei, Brother Ali, Abstract Root, viele, viele andere mehr. Viele Beats gehen auch so ein bisschen in Richtung Brasil. Radio do Cannibal heißt das Album von BK1, aus dem ich eben Musik gespielt habe. Weiter geht's mit dem Duo Caterva und dem Titel Aurora, einer der besten im weitesten Sinne Dubstep-Tracks, die mir in dieser Woche in die Finger gekommen sind. Ich glaube sogar der beste. We'll be right back. Thank you. 1Live4. Es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die wahlweise ausschließlich oder zumindest sehr, sehr prägend, musikalischer Natur natürlich, von Frauen bestritten werden, beziehungsweise wo Frauen die Richtung vorgeben. Ich habe es mir eigentlich über all die Jahre abgewöhnt, so strikte Trennungslinien zwischen Männern und Frauen zu ziehen, aber hin und wieder erwische ich mich dann ausnahmsweise doch dabei, eine Musik zu erwischen, die sich mir logisch nicht erschließt und wo ich dann respektvoll sage, herzlichen Glückwunsch, da wurde mal auf diese gottverdammte Logik gepfiffen. Da würden mir, wenn ich länger nachdenke, eine Menge Frauen einfallen. Ich denke zum Beispiel an eine Frau aus Holland, die bis vor einigen Jahren wirklich ganz interessante, fantastische Platten gemacht hat, aus Amsterdam, Solex. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an sie erinnern. Oder ich denke an das britische Duo Psapp, ein Mann, eine Frau, oder aber auch an die Gitarristin Sylvia Juncosa, die großartige Platten gemacht hat. Eine Gitarristin, wie gesagt, deren Tracks oft sehr entleert waren und von der ich dann aber auch viele, viele Jahre bis zum heutigen Tage eigentlich nie mehr etwas gehört habe. Und ich nehme schon mal vorweg auch das Berliner Duo Cobra Killer. Demgegenüber ich hier die ein oder andere durchaus auch negative Bemerkung schon mal hab fallen lassen. Das liegt an einem fürchterlichen Auftritt von den beiden, den ich mal gesehen habe, wo sie mit Rotwein und Salzstangen um sich warfen und viel zu spät erst um 2:30 auf die Bühne ging, sodass man wirklich tödlich, so soll es heißen, genervt sein musste. Aber das neue Album von Cobra Killer, auf das ich so ganz, ganz langsam zusteuern will, das ist ja sowas von gut. Wir werden es gleich hören, machen hier aber zunächst weiter mit der Funky Ausfahrt, wenn man so will, des Hyperdub Samplers. Hyperdub ist ein Label aus London, vor 5 Jahren von Steve Goodman, dem Schotten, ins Leben gerufen. Wer ihn mal gesehen hat, so ein untersetzter Schotte mit Bart. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man glauben, er sei Bassist in einer Post-Rock-Band, sagen wir einfach mal Mogwai. Tatsächlich hing er aber schon viele, viele Jahre mit der Horsepower Productions Crew zusammen mit Temper, hat da die späten dubbigen Garage-Sachen mitbestritten auf dem Temper-Label, bevor er dann sein Hyperdub-Ding gemacht hat und mit vielen, vielen musikalischen Sonderwegen. Das war eigentlich nie purer Dubstep und das ist dieser Doppel-CD auch anzuhören, 5 Years of Hyperdub, die wie gesagt auch diverse Ausfahrten hat in Richtung UK Funky House und da wäre zuvorderst natürlich zu erwähnen LD, den wir hier mit seinem Beitrag hören, Shake It. 1 Live 4, 5 Years of Hyperdub aus der Doppel-CD mit exklusiven Tracks, unter anderem auch von Burial. Hier der Exklusivtrack von Lian Day alias LD, Shake It. Der nächste Titel heißt Visions und das lässt mich erinnern an die gestrige Partynacht der gleichnamigen Musikzeitung, die 20 Jahre alt geworden ist. Und die Nacht war für mich offensichtlich so anstrengend, dass ich zwar eben über eine Reihe von Frauen hier versucht habe, etwas zu erzählen, aber den Namen derjenigen, die ich letztendlich gespielt habe, überhaupt nicht erwähnt habe. Hallo, das war die Dänin Tone, die ich eben gespielt habe mit einem Track aus ihrem Album Small Arm of Sea. Visions heißt der nächste Track, er stammt von Dee Mellis und ist remixed worden, Achtung, von einem Mann, den ich namentlich schon erwähnte. Wir müssen uns diesen Namen merken, hier kommt erneut als Remixer Roscar. 1 Live 4, mal was ganz anderes. Eigentlich steht über dieser Musik Underworld. Die meisten von euch werden das Duo kennen, Carl Hyde und Rick Smith. Wenn die beiden sich erweitern bei ihrer Arbeit um die beiden Briten Darren Price und Stephen Hall, nennen sie sich auch schon mal The Mysterians. Entsprechend haben Underworld versus The Mysterians, also diese vier, ihre Lieblingstracks, kann man vielleicht nicht sagen, aber Tracks ausgesucht, die für sie von enormer geschichtlicher Wichtigkeit sind und sie auf die ein oder andere Art und Weise auch inspiriert und berührt haben. Herausgekommen ist eine Compilation, die heißt Athens, die jetzt in Kürze erscheinen wird, ausgesprochen gut zusammengestellt mit vielen hochinteressanten Titeln aus der Phase der Jazz, der Fusion, Jazz, Rockmusik, so wie dieser Beitrag hier zum Beispiel des Bassisten, renommierten Bassisten, unter anderem mit Weather Report, Miroslav Vitos, dessen Disco-Funk hier wir hören, New York City. Irgendwie und irgendwann wunderschön. Heute Nachmittag fiel mir diese alte Fernsehserie ein, bei der zunächst das Telefon klingelt, dann kommt die Titelmelodie, dann die Leiche und dann kommt Jim Rockford. Hier kommt jetzt zunächst die Titelmelodie und dann das Telefon. I've never done that before. 1 Live 4. Wir hatten Jim Rockford. Dann kam die amerikanische Band Chain and the Gang, die das berühmt-berüchtigte Fleisch wirklich grandios vom Knochen schneidet auf ihrem Album Down with Liberty, Up with Chains. Also weg mit der Freiheit, die uns nur Fastfood-Ketten bringt, und her mit den Ketten, die wir uns selber anlegen. Einige Mitglieder von Chain and the Gang haben unter anderem auch schon bei Make Up, dieser amerikanischen, wenn man das überhaupt so sagen kann, Soul-Punk-Band gespielt. Jetzt eben Chain and the Gang. Und gerade verklungen ist das eben bereits ins Spiel gebrachte Berliner Frauenduo Cobra Killer. Uppers and Downers ist ein unfassbar tolles Album. Stichworte musikalischer Natur, Exotica, Jungle, 60s, Garage, Electro, das ist so der Trip, der hier angestrebt wird mit Verstärkung, und die liest sich wirklich sehr illustre Verstärkung, so mogel ich mich hier raus. Thurston Moore ist dabei. Vor Jahren ist Cobra Killer mit Sonic Youth getourt und die New Yorker Band war begeistert von den beiden, sodass das kein Wunder nimmt. Thurston Moore, John Spencer, ich glaube, das war für die einschlägig Interessierten unter euch zu hören. Und an anderer Stelle dann auch die Prinzen. Das Album Cobra Killer, Uppers and Downers, ich habe es gerade gespielt. Daraus hier der Titel Good Time Girl zusammen mit John Spencer. Die nächste Band kommt Mitte November auf Tour, streift auch Köln im Gebäude 9. Die Rede ist von The Heavy am 13.11. Gebäude 9 Köln. Evil man to dance to an evil plan, but I'm ready to give pushed out of the nest. Chicken heart come out at night. I'm one of those best. Maybe he's gonna love you right. Fix your loneliness. But if you're looking for a good man, gotta take what's left. Hier fliegender Übergang von Heavy Trash, die wir gerade gehört haben. Das sind die New Yorker Rock'n'Roll-Ikonen Matt Werther Ray, der auch durch seine Band Speedball Baby sich einen zumindest bescheidenen Ruf hat erspielen können. Und der eben schon erwähnte und auch gehörte John Spencer. Die beiden sind Heavy Trash, neues Album Midnight Soul Serenade. Und Beteiligung von John Spencer auch hier angeblich bei dieser achtköpfigen New Yorker Band The Phenomenal Handclap Band. Überragend, das selbstbetitelte Album auf dem Münchner Gomma-Label erschienen. Ein ganz tolles Album ist das. Ich habe es etwas spät entdeckt. Es läuft auch seit geraumer Zeit mit einigen Titeln auch an anderer Stelle hier im 1 Live-Programm. Psychedelic Funk Trash aus New York City. Eine achtköpfige Band, The Phenomenal Handclap Band, bei der etwas ominös und nebulös darauf hingewiesen wird. Angeblich seien auch Musiker von TV on the Radio, John Spencer und Amy Winehouse, da mit im Boot. Ich habe das für mich nicht verifizieren können. Seit einigen Jahren schon schreibe ich hin und wieder, es kommen ja immer mal Kommentare hier zur Sendung, mich unter anderem dabei auch mit Leuten, die zumindest gebürtig aus der Ruhrgebietsstadt Herne sind, die es teilweise zum Teil schon bis nach Hamburg verschlagen hat, wo sie studieren oder beruflich anderen Sachen nachgehen. Was aber diese Leute eint, ist ihre tiefe, aufrichtige Liebe zu dem Ruhrgebietskultverein Westfalia Herne. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dieser Verein kämpft in fast schon dramatischer Art und Weise ums Überleben, sprich gegen die Insolvenz. Ein absoluter Traditionsverein, der viele große Erfolge, insbesondere natürlich vor Jahrzehnten, vorweisen konnte. Als ich als Sechsjähriger mit meinem Vater noch zum Fußballplatz ging, da war Westfalia Herne noch eine ganz, ganz große Hausnummer. Und es ist nicht meine Art, ich mag das irgendwie nicht hier für Spenden so zu appellieren. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das darf, aber ich bin mir sicher, ich bin berechtigt, hier einfach mal den Appell loszuwerden. Besucht doch einfach mal, wenn ihr Lust und Zeit habt, die Homepage vom SC Westfalia Herne, in der viel über den Verein zu erfahren ist, auch über die gegenwärtige Situation des Vereins. Und immerhin gibt es ja auch einen Musiker, der aus dem Schoß von Westfalia Herne gewissermaßen kommt. Damals war er Mitglied der Poseidon-Tanzband, die zu allen möglichen Gelegenheiten bei Westfalia Herne aufspielte. Heute ist er Susanne Blech. Lass den Andi rein, nimm den Andi mit. 1 Live. 4. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn in dieser Nacht neben längeren oder länger ausgewalzten Tracks, und ich kann euch sagen, davon kommt gleich noch einer, ein Prince Thomas Remix, der hat es in sich, wenn neben solchen Tracks auch etwas kürzere daherkommen, die so ein bisschen, ja, ich sag's mal ruhig, uns auch mal so kräftig in den Arsch treten. Wie gesagt, die Hives, das war gut gestern, das hat echt gut getan. Übrigens hat der Sänger fast so lang, wie ich bisweilen hier schon mal mich in Worten verliere, fast so lang oder gegebenenfalls sogar noch länger darauf hingewiesen, dass auch die Hives ein Jubiläum feiern, nämlich ihr 15-Jähriges. Wobei das meiner Ansicht nach nicht ganz richtig ist, denn eigentlich haben sie sich 93 gegründet, meiner Kenntnis nach, und sind also dann schon im 16. Jahr. Lassen wir es, ist egal, hier sind die Hives. Wir sind in Belgien, Two Star Hotel gerade gehört und hier Nacht und Nebel. Mehr dazu gleich. We'll be right back. 1 Live 4, ganz kurz zwischendurch. Wir hören hier einige Titel in einer Reihe. Da dieser, der jetzt kommt, aber extrem lang ist. Er hat 12 Minuten und wir sollten die mitnehmen. Ich halte auch sofort mein Maul. Stoppe ich hier einfach und sage gleich, was wir gehört haben. Genauso. Alles klar. Wir sind hier bei 1Live4 und haben gerade einen Titel in zugegebener Weise Überlänge gehört, aber ich wollte hier nicht die berühmten 1, 2, 3 oder sogar 5 Minuten vorher runterziehen, weil ich der Meinung bin, der Track in dieser Version legt zum Ende hin immer noch mal zu und hält auch wirklich die Spannung. Er stammt von einem Artist, den ich offen gestanden bisher nicht kannte, Nemesi oder Nemesi heißt Jurassico und kam hier gerade als kosmisches Disco-Monster im Prinz Thomas Remix. Gefunden habe ich diesen Titel auf der Compilation des Headman Labels Relish. Also Headman ist der Typ, dem dieses Label gehört, Relish. Und da gibt es jetzt die Label Compilation, die schlicht und ergreifend betitelt ist aus dieser ganzen Geschichte, dieser Track. Davor habe ich einen Titel gespielt von den beiden kanadischen Techno-Heads Nicholas Murray und Adam Marshall. Addiert man die ersten Buchstaben jeweils der Vornamen N und A, dann bekommt man genau den Artistnamen, nämlich N.A. Zusammen mit der Sängerin Rosina, die dem Titel, den wir davor gehört haben, einen, wie ich finde, sehr spannenden Punk-New-Wave-Flair einhaucht. Der ganze Titel heißt Fables and Fairy Tales und so heißt auch die EP, die von N-A jetzt erschienen ist. Genau jetzt in diesen Tagen. Und erlaubt ganz kurz, dass ich auch nochmal auf meinen belgischen Ausflug da zurückkomme, nachdem wir eingangs ja die Hives gehört hatten, kam dann eine Gruppe, die haben wirklich Pech gehabt, Two Star Hotel. Ist eine fünfköpfige Band aus Belgien, die bevorzugt, ähnlich wie die Hives, auch gerne in gepflegten dunklen Anzügen sich zumindest fotografieren lässt. Ob sie die auf der Bühne auch tragen, weiß ich nicht. Ich spekuliere aber mal ja. Also sehr stilbewusst, die fünf, deren bisher zwei Alben in Deutschland wirklich ganz fantastische Kritiken bekommen haben, aber so den großen Verkauf nicht schaffen konnten. Kein Wunder, sind auch beide Two-Star-Hotel-Alben auf einem Label erschienen, das für mich eins der letzten wirklich großen, echten Schlafzimmer-Label ist. Wer mal Lust hat, die Seite des Labels zu besuchen, ich kenne den Labelchef zufällig Gregor, ein Typ, der seine ersten Schritte einige Jahre lang im Kasseler Raum gemacht hat. Letztens habe ich ihn auf der Reeperbahn in Hamburg per reinem Zufall getroffen. Da hat es ihn nämlich mittlerweile verschlagen. Und dieser Gregor hat ein Label, das heißt Sounds of Subterranea. Und der fischt europaweit immer wieder wirklich interessante Bands da aus der Menge an neuen Gruppen, die es ja bekanntermaßen gibt. Das macht er ziemlich gut. Und Two Star Hotel sind für meine Begriffe wirklich absolut Ace, Ass. Danach habe ich gespielt, ebenfalls aus Belgien kommend, aber schon weit zurückliegend, die belgische Band Nacht und Nebel. Ich bin in den vielen Jahren, die ich ja nun hier schon sitze, des Öfteren immer mal auf diese Gruppe kurioserweise angesprochen worden. So ganz unbekannt können sie also nicht sein. Einige Titel sind mir geläufig, beziehungsweise geläufig gewesen. Der eben gespielte war es offen gestanden nicht. Er stammt aus Anfang der 80er Jahre. Entdeckt habe ich ihn auf einer Dreifach-CD-Box, die das Label EMI, das belgische Departement, in diesen Tagen herausbringt. Es ist eine Dreifach-CD-Box in Sachen New Wave Club Classics. Genauso heißt das Teil auch, Untertitel Sinner's Day. Also der Sündertag oder der Tag der Sünder. Denn am 1. November, also am Sonntag, der seit einigen Minuten ja schon verstrichen ist, fand in Hasselt in Belgien ein großes New Wave Festival statt mit The Human League, Front 242, Gary Newman, Psychedelic Furs, N. Clark, Bollock Buzzers, Lydia Lunch, viele, viele andere waren dabei. Peter Hook von New Order war DJ und dieser Sündertag hat EMI eben bewogen, diese Dreifachbox herauszubringen mit Tracks zum Beispiel von Joy Division, The Cure, N. Clark, das ist klar, aber eben auch ein paar interessante belgische Sachen, TC-Matic, wer vielleicht diese Band noch kennt, oder aber auch Nacht und Nebel, die ich eben mit dem Titel Movoca Syntaka gespielt habe. So viel mal zu den vergangenen Minuten. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt weiter hier mit Gitate. Landing heißt das Album, mit dem sie übrigens erst in 2 bis 2,5 Wochen landen werden. Aber hier landen sie einfach jetzt schon und danach wird's dann mal ein bisschen ruhiger hier. Inside.

Wir sind hier bei 1Live4. Ich habe an dieser Band, die ich hier gerade spiele aus Seattle, vor Jahren schon einen Narren gefressen und freue mich immer ungemein, wenn ich dann das Glück habe, neue Musik von Down Pilot, die wir gerade gehört haben, zu erwischen. Das gilt auch für das neue Album They Kind of Shine, so heißt es, das am 18. September exakt erschienen ist. Ich habe sie schon zweimal, dreimal so mitlaufen lassen und spiele es jetzt, weil die Band derzeit auf Tournee ist. Am Wochenende waren die Raststätte in Aachen dran, das MTC in Köln. Am Dienstag, also genau genommen morgen, steigt die Gruppe in Wetzlar in diesem kultigen Laden Francis ab, um dann aber erneut in den engeren Sektor nochmal zurückzukommen. Am Donnerstag nämlich spielen Down Pilot ein Konzert in Dortmund im Sub Rosa. Und sie haben viele Songs im Programm, die in ihren wirklich guten Momenten, und davon gibt es reichlich, so etwas sind wie eine unheimlich leichte, schwerelose Country, Blues, Trip-Hop-artige Angelegenheit, wie das vielleicht in dem Track hier gerade gehört, auch zu hören war. Davor habe ich Gunter Gabriel gespielt aus seinem neuen Album Sohn aus dem Volk, German Recordings. Über Gunter Gabriel könnte man sicher stundenlang hier fabulieren. Ich darf sogar damit kokettieren, dass ich ein zumindest weitläufiger Bekannter von ihm bin. Er ist mir mehrfach im Leben direkt oder mittelbar über den Weg gelaufen. Wir haben einige längere Zugfahrten mal gemeinsam verbracht. Vor einigen Jahren sind einige Leute hergegangen, genau genommen zwei, und haben viele deutsche Punkbands und auch Elektroniker animieren können, sich per Dreifach-CD-Box vor Gunter Gabriel zu verbeugen. Eine Hommage, die vor 4 Jahren etwa erschienen ist. Da gab es auch eine Veranstaltung in Essen, auf der viele Punkbands spielten, dann aber auch der Schlagersänger Frank Zander und Gunter Gabriel selber natürlich auch. Eine absolut bizarre Veranstaltung. Und als ich da stand und Gunter Gabriel plötzlich spielte, ein Junge namens Susie, also die deutsche, seine deutsche Version von A Boy Named Sue im Original von Johnny Cash, da habe ich eine Gänsehaut bekommen. Und da ist mir klar geworden, diesem Mann wird viel nachgesagt, er mag viele Eigenschaften haben, aber eine definitiv darunter ist, dass er real ist. Er weiß zumindest zeitweise, was er tut, und ich glaube, auf diesem Album hat er das ziemlich gut gewusst. Er hat auch ein paar Gäste, Susie Kerstgens, als ich den Titel hier zum ersten Mal gehört habe, 2 Fragen, der im Original von Klee ist, mit Susie Kerstgens eingesungen. Da habe ich der Susie sofort eine Mail geschickt und habe gesagt, herzlichen Glückwunsch einmal zu dem Song und zu dem Mut, den ihr habt, mit diesem schwierigen Mann, der ja nun auch mit seinem Ruf so ein bisschen hier und da belastet ist, auf eine Platte zusammenzugehen. Großartige Maßnahme. Und mutig und nicht das, was man unbedingt erwartet hätte. Gunter Gabriel, 2 Fragen aus seinem Album Sohn aus dem Volk. Ich schaue ganz kurz auf die Uhr. Ich würde hier gerne noch etwas spielen von einer Berliner Band. Auch die kommt in diesen Tagen in den Sektor. Eine sehr fragil daherkommende Band. Post-Rock, könnte man sagen, wäre da nicht der Gesang, der das Ganze am Ende dann doch immer ins abstrakt Liedhafte dreht. Die Gruppe aus Berlin heißt I Might Be Wrong, spielt leider, muss man sagen, nur einen Auftritt am Donnerstag auch. Ich hatte den Donnerstag eben anderweitig schon erwähnt, für Dortmund, FZW, Down Pilot. Am Donnerstag in Köln, die Werkstatt, spielt die Gruppe I Might Be Wrong. Ich möchte hier Musik spielen aus ihrem Album Circle This. kurz. Alles Liebe, alles Gute, vielen Dank für deine, eure Aufmerksamkeit. Eine schöne Woche. Nächste Woche sitzt Mike Litt übrigens hier an dieser Stelle. Ich mache noch ein ganz klein bisschen Ferien. Also alles Liebe, alles Gute. Mein Name ist Klaus Vier. Bis dahin, ciao. Signs and shapes.